Herr Lill, Napoleon gilt vielen als der bedeutendste Baumeister Europas nach Karl dem Großen. Ein Vergleich, der von vielen natürlich auch bestritten wird. Meiner Ansicht nach ist durchaus Wahres an diesem Vergleich, wenn man zwei bedeutende Ereignisse gegenüberstellt. Einmal nämlich den sogenannten Teilungsvertrag von Verdun 843, der das Reich Karls des Großen unter seine drei Söhne Ludwig, Lothar und Philipp aufgeteilt hat, der dann noch gefestigt wurde im Vertrag von Meersen 870. Dazu steht auf der anderen Seite der Frieden von Lunéville 1801, der das linke Rheinufer Frankreich zuschlug und beziehungsweise noch ergänzt durch den Frieden von Tilsit, der den Rheinbund, der infolge dieses Friedensschlusses von Lunéville entstanden ist, noch die Schaffung des Königreiches Westfalens brachte, wobei Preußen einen Teil seines Landes im Westen dann verlustig ging. Wie ist diese Parallele zu sehen? Ja, ich weiß nicht, ob das eine Parallele ist. Es ist gut, dass Sie so weit zurückverweisen, aber zwischen den fränkischen Teilungsverträgen und der napoleonischen Politik liegt ja ein Jahrtausend. Und in diesem Jahrtausend ist mehr passiert, als ich weiß und Ihnen erklären kann. Ich möchte nur auf folgende Punkte hinweisen. Kontinentaleuropa ist seit dem Mittelalter, eben seit jenen Teilungen, in einen ostfränkisch-deutschen und einen westfränkisch-französischen Teil zerfallen. Die haben nebeneinander bestanden, beide mit großräumigen oder imperialen Ansprüchen. Die deutschen Könige konnten diesen Anspruch durch die Verbindung mit dem römischen Papsttum, durch das Kaisertum, realisieren, hatten allerdings keine kaiserliche Macht über ganz Europa. Der deutsche Kaiser war der Primus inter pares und gerade der König von Frankreich hatte nie eine Superiorität des Kaisers anerkannt. Es bestanden also zwei große Reiche in Europa, von denen das französische ein innerlich gefestigtes, auf die Krone orientiertes Reich war, welches sich dann auch früher nationalisierte, während das Deutsche Reich zerfiel in den Pluralismus der Fürstenstaaten und der Kaiser mit der Zeit nur mehr eine Symbolfigur war. Die Idee von den natürlichen Grenzen kommt aus dem modernen Frankreich. Damit hatte schon Kardinal Richelieu die Ausdehnung bis zum Rhein und damit hatte man die Eroberung des Elsass eben begründet und das römisch-deutsche Reich war schwächer und musste nachgeben, sodass also das eigentlich mehr nationale Frankreich ein imperiales Königtum wurde. Jetzt der Sprung zu Bonaparte. Der hatte eben mehr Geschichtskenntnisse als die meisten heutigen Politiker. Der wusste ja in großen Zügen diese Geschichte. Und offenbar war es sein Plan, nun aus Frankreich ein wirkliches Imperium zu machen. Dazu musste er das römisch-deutsche Reich schwächen, die beiden Großstaaten Deutschlands, Österreich und Preußen, in den Osten abdrängen. Aber, wie wir früher schon angesprochen haben, den ganzen großen Rest Deutschlands, das, was man im 19. Jahrhundert das dritte Deutschland nannte, also das Deutschland der Mittel- und Kleinstaaten von Sachsen bis Bayern, an sich zu binden, von sich abhängig zu machen. Und so entstand dieses neue Europa, welches eben von Paris organisiert war und welches eben große Teile Deutschlands und Italiens umfasste. Und das war der Kern. Insofern hat Bonaparte um 1800 tatsächlich eine europäische Idee durchgesetzt, mit der Grundlage der französischen Staatlichkeit und Kultur, aber durchaus mit der Anerkennung der Eigenständigkeit anderer Länder. Und er hat eines getan, was viele andere Eroberer nicht gemacht haben, was ihn also von allen negativ annotierten Eroberern, denken Sie an Hitler, abhebt. Er hat die modernen Freiheiten. Er hatte zwar die Revolution gebändigt, aber er hatte die Kernfreiheiten der bürgerlichen Selbstbestimmung und einer gewissen Mitbestimmung auch an den öffentlichen Dingen, die hat er über neue Verfassungen in diese Länder eingepflanzt. Sehen Sie, in Deutschland Baden und Bayern, die Rheinbundstaaten alter Herkunft und die neuen, Westfalen und Berg, die hatten doch die viel modernere Verfassung gegenüber auch der oft gerühmten des preußischen allgemeinen Landrechts. Napoleon hat eine bürgerliche Gesellschaft ermöglicht und hat deswegen die führende Schicht seiner Zeit, das Bürgertum, über nationale Grenzen an sich und dieses französisch-europäische Reich gebunden. Nun gab es ja bereits schon in der Revolution Ansätze, die Ideen der Aufklärung zu übernehmen, wenn man Stichwort Judenemanzipation beziehungsweise auch die Aufhebung der Sklaverei in den Kolonien. Inwieweit hat Napoleon sich den revolutionären Errungenschaften, wenn man das so charakterisieren darf, verpflichtet gefühlt? Ja gut, diese emanzipatorischen Ideen stammten eben aus der Aufklärung und auch aus dem aufgeklärten Absolutismus. Wenn Sie an Joseph II. In Wien denken, da gibt es ja schon die Toleranzpatente und die Gleichstellung der Juden. Das war im Gange, wurde durch die Aufklärung gefordert, wurde durch einige Fürsten schon vorexerziert und ist dann von Bonaparte eben zum System erhoben worden. Man könnte ja geradezu sagen, die Freiheit der Kulte, die Gleichberechtigung der Religionen, obwohl die katholische dann privilegiert wurde. Diese Gleichberechtigung im Religiösen, die ja in die Gesellschaft wirkte und damit eben auch die Emanzipation einer Gesellschaft, die sich zur bürgerlichen Gesellschaft entwickelte, das war der Kern der napoleonischen Innenpolitik. Herr Lill, wir sind im Rheinland und wir können natürlich das, was Sie gerade gesagt haben, durchaus fokussieren auf diese Region. Preußen ist erst im Rheinland nach 1815, nach dem Wiener Kongress, dominierend geworden. Die Frage ist, wie weit war denn diese berühmte Franzosenzeit im Rheinland prägend? Kann man das an Beispielen klar machen? Gibt es da noch Restbestände in der Sprache, in der Kultur, in der Ausdrucksweise beziehungsweise auch im Lebensgefühl des Rheinlandes? Gewiss ist das westliche Lebensgefühl der früheren Rheinländer auch von diesen Erfahrungen geprägt. Es gibt aber auch ganz konkrete Punkte. Zunächst müsste man vielleicht sagen, Preußen hatte ja schon einige Gebiete am Rhein, links des Rheins. Die hat es 1795 im Frieden von Basel an Bonaparte abtreten müssen. Und Bonaparte und Napoleon haben dann Friede von Basel, Friede von Lunéville, den größten Teil des Rheinlandes, das heißt also das Rheinland von Kleve bis zur Pfalz, mit Frankreich direkt vereinigt. Das heißt also, die Gebiete, in denen früher die geistlichen Kurfürstentümer Köln, Mainz und Trier bestanden hatten, die Reichsstädte Aachen und Köln, fielen an Frankreich. Und selbstverständlich hat das französische Recht, die französische Verwaltung, hier eine gewisse Gemeinsamkeit geschaffen, die durch ein modernes Recht verfestigt worden ist. Und das war das Recht, was die Rheinländer haben wollten. Und dieses Recht hat am Oberrhein auch Baden komplett übernommen. Das heißt also, nicht nur das, was man später als preußische Rheinprovinz bezeichnet, sondern auch Baden war von diesem französischen Recht bestimmt. Und als dann Preußen 1815 auf dem Wiener Kongress das Rheinland erhielt, die Rheinländer sind dazu nicht befragt worden, das haben die großen Mächte entschieden. Und zwar deswegen, weil ja England und Österreich eine starke Militärmacht am Rhein haben wollten, gegen Frankreich, damit sich das napoleonische Unternehmen nicht wiederholen könne. Da hat Preußen hier im Rheinland einen ganz klugen Zug getan. Es hat sich den Wünschen der rheinischen Bevölkerung und ihrer Exponenten angepasst und hat gesagt, im Rheinland, also auf dem linken Rheinufer, bleibt das französische Recht als rheinisches Recht erhalten. Wir hatten also seitdem in der gesamten preußischen Rheinprovinz unter dem Titel rheinisches Recht und in Baden unter dem Titel badisches Landrecht das französische Recht, das napoleonische Recht, welches moderner war, wie ich schon sagte, als das preußische, weil es das Recht einer bürgerlichen Gesellschaft war, hat hier gegolten. Zum Beispiel mit den Schwurgerichten. Es gab im Rheinland und in Baden Schwurgerichte, das heißt Anteilnahme der Bürger an der Rechts- und Urteilsfindung. Es gab ein bürgerlicheres Handelsrecht, es gab deswegen auch härtere Bestrafung von Eigentumsdelikten und es gab eben auch, wie eben schon gesagt, die Gleichberechtigung aller Konfessionen. Dies hat im Rheinland und in Baden komplett und in anderen Teilen, die unter Napoleon gestanden haben, teilweise weiter bestanden, bis 1900 das bürgerliche Gesetzbuch in ganz Deutschland eingeführt wurde. In Köln erinnert immer noch der Name Appellhofplatz an jene Zeit, weil das der rheinische Appellhof dort saß. Das war die oberste Appellationsinstitut für die westdeutschen Provinzen Preußens. Es gibt aber viele andere Erinnerungen, auch in den Worten, der große Friedhof in Köln, der in der napoleonischen Zeit angelegt wird, Melaten, Le Malade, war eine Erinnerung an frühere Hospitäler dort draußen. Aber übrigens gerade im Bereich des Staatskirchenrechts haben diese napoleonischen Regelungen mehr noch als ein Jahrhundert weitergewirkt. Auf dem linken Rheinufer darf man keine Simultankirchen errichten. Als König Friedrich Wilhelm IV. Altenberg renovierte, konnte er es zur Simultankirche machen, auf dem rechten Rheinufer. Aber mit dem Kölner Dom wäre das, was Friedrich Wilhelm IV. Auch gar nicht wollte, rechtlich nicht möglich gewesen. Oder was jeden Bürger angeht, auf dem linken Rheinufer und in Baden, auch in Bayern, gibt es das unabhängige Notariat. Es gibt bei uns nicht die Kombination von Rechtsanwälten und Notaren, wie es sie im rechtsrheinischen Deutschland gibt. Dies und vieles andere sind Relikte des französischen Rechtes und des französischen Verwaltungssystems.